macht mir Wind mit ihr Haar und sie lacht dazu. Und ich hätte doch so gern ein Rendezvous. Wie Apfelkuchen ihr Gesicht, so schön, nein, das vergisst man nicht. Heute schreib ich ihr einen Brief, glaub, es läuft ja alles schief. Alle singen verrückt nach ihr, klopfen laut an ihre Tür.